Ausweg aus allen Plagen, zeigt uns dein Wort, denn so viel auf der Welt an das Böse sich hält. Alles strebt nach der Macht und wer glaubt, wird verlacht. Und du selbst, du bleibst stumm und wir fragen,